Der Skandal um die Daten beginnt mit einem Namen, Alexander Kogan. Der im Silicon Valley lebende russisch-amerikanische Neurowissenschaftler war vor 5 Jahren auf Facebook zugekommen. Seine Idee? Infos über Facebook-Nutzer mit Hilfe einer App sammeln. Für wissenschaftliche Zwecke. This is your digital life, hieß die App. Eine Art Psychotest. Die Nutzer der App haben Kogan ihr Okay gegeben, auf Informationen wie Wohnort und Likes zuzugreifen. Das Problem? Die App hatte nicht nur Zugriff auf die etwa 270.000 angefragten Nutzer, sondern auch auf deren Freunde und die Freunde der Freunde. Rund 50 bis 60 Millionen Facebook-Profile sollen so abgeschöpft worden sein. Kogan verkaufte diese Daten weiter an die Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Deren Geschäftsmodell? Die Analyse von Verhaltensmustern, psychologische Profile. Wichtigster Kunde der Firma? Die Partei von Donald Trump, die Republikaner. Mithilfe der 50 Millionen Facebook-Daten konnten so die Wähler in den USA im Wahlkampf 2016 personalisiert angesprochen werden, weil man deren Sorgen, Nöte und Haltungen kannte. Pikant? Einer der Investoren in die Firma ist der Milliardär und Trump-Freund Robert Mercer. Bei Facebook in Menlo Park im Silicon Valley gibt man sich kleinlaut. Wie üblich wurde erstmal eine externe Firma beauftragt, die Vorwürfe zu untersuchen. Ansonsten schweigen. Das Unternehmen soll, so legen Recherchen nahe, schon 2015 von der Datenschieberei gewusst haben. Facebook-Sicherheitschef Alex Stamos, der sich wohl für einen transparenten Umgang ausgesprochen hatte, wurde innerhalb des Unternehmens versetzt. Es sind mehrere Fragen, die der Skandal aufwirft. Wieso schafft es Facebook nicht, die Daten seiner Nutzer besser zu schützen? Und konnte mit Hilfe der ausgelesenen Daten der US-Wahlkampf möglicherweise auch das Brexit-Votum beeinflusst werden? Eine andere Frage lässt sich nicht schnell oder einfach beantworten. Alexander Kogan, der Mann, der den Psychotest entwickelt und die Daten verkauft hatte, soll Geld aus Russland für seine Forschung erhalten haben. Aus St. Petersburg. Außerdem soll es wohl Verbindungen zwischen Cambridge Analytica und dem zweitgrößten russischen Ölkonzern Lukoil gegeben haben.